ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 68 mit Jazz Sabbath, Black Sabbath, The Cubas, The Small Faces, The Fresh Windows, Franz Cassius, Joe Tex, Freddy Scott, Barbara Jungfer, Marc Ribot, Jerry Douglas und Bill Frizzle, Eddie Gita Burns und Frank Wingold. Gitarrist Frank Wingold, Jahrgang 1968, studierte in Hilversum sowohl Jazz als auch klassische Gitarre, spielte oder spielt in einem Duettkomposition zeitgenössischer Musik von Karlheinz Stockhausen bis John Cage und wirkt an Musiktheaterprojekten mit. Unter Umständen gehen bei einigen Hörern jetzt die Alarmglocken an. Aus diesem Grund habe ich auch die Information jetzt erst nachgereicht. 2021 nahm Frank Wingold sein Soloalbum To Be Frank auf. Wir hörten daraus Feels Like Funkin' It Up, dem eine Komposition und Arrangement für eine New Orleanser Brassband zugrunde lag. Zwei Besonderheiten. Frank Wingold spielt eine siebenseitige Arctop-Jazz-Gitarre mit den Fingern und einem Daumenpick. Übrigens spielte er sein Album ohne jegliche Nacharbeiten wie Overdubs und nachträgliches Schneiden ein. Es folgen nun zwei Versionen des Black Sabbath-Songs Fairies Wear Boots, original erschienen auf Black Sabbaths zweiter LP Paranoid 1970. Bevor wir diese Version hören, präsentiert Adam Wakeman, Sohn von Yes-Keyboarder Rick, seine Version von 2020 mit Jazz Sabbath. Für die nächsten drei Stücke gehen wir noch einmal ein paar Jahre zurück in die Mid- und späten 60er Jahre. The Cubas aus Liverpool waren schon einmal zu Gast in Framats musikalisches Fundbüro. Sie existierten so in etwa wie die Beatles in der Ringo Starr-Besetzung von 1962 bis 69-70. Die Beatles kennt wohl jeder, die Cubas dagegen nur wenige oder sogar sehr wenige. Einer der wenigen schrieb mir sogar eine E-Mail und fragte mich, warum ich denn so eine unbedeutende B-Seite von 1966, A Place I Know, in die Sendung 53 genommen hatte, wo doch die Band später viel bessere Musik veröffentlichte. Meine Antwort darauf ist, dass Framats musikalisches Fundbüro keine Best-of-Sendung ist. Aber ehrlich gesagt finde ich A Place I Know auch gar nicht mal so schlecht und alle Male hörenswert. Nun aber eröffnen die Cubas die erste Dreierrunde mit Royston Rose von 1969, danach Ichiko Park von den sehr bekannten und sehr erfolgreichen Small Faces um den Gitarristen und Sänger Steve Marriott mit dem Hit von 1967. Zu guter Letzt folgen The Fresh Windows, eine Band, die nun wirklich als obskur zu bezeichnen ist. 1967 veröffentlichten sie ihre einzige Single, immerhin bei Fontana Records. Das war es stilistisch irgendwo zwischen The Who und The Kings. Warum danach nichts mehr folgte oder wer die Band war, weiß niemand so genau. Das ist nicht selten bei unerhörter Musik. Nicht so schlecht, finde ich. Es hätte eine zweite Chance verdient. The Fresh Windows. Naja gut, wie die Kings so gut oder wie die Who waren sie nicht annähernd. Aber das ist ja auch eine sehr hohe Qualität, die man erreichen müsste und die die meisten Bands aus dieser Zeit auch nie annähernd erreichten. Thank you. my life. Bake a cake with many raisins. Come around and bring a slice. When a face is all you need, Rustin' Rose is there. He can do things for you. Bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spires, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why, it's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun and listen. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be cool? Why go to learn the words of fool? What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about. Be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Ha! It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Fashion conscious, she follows the trend. Where will it all end? Teenage mags, plastic bags, booties. You can't be, cause she's a short skirted, fashion conscious, long haired girl. Cause she's a short skirted, fashion conscious, long haired girl. Fashion conscious, she follows the trend. Where will it all end? Trousers that flare, people who stare, military store, jackets galore. She's a short-skirted, fashion-conscious, long-haired girl. Cause she's a short-skirted, fashion-conscious, long-haired girl. She is everywhere I go. She's everyone I see. I stop to look at her. She doesn't notice. Gitarrist Franz Cassius dürfte auch nicht der breiten Masse bekannt sein. Zwei interessante Informationen über ihn. Erstens ist er als Studiogitarrist auf einigen Harry Belafonte-Stücke und Hits zu hören. Das war in den 50er Jahren. Zweitens war er der Gitarrenleger von Mark Ribot oder Mark Ribot, der uns etwas später in dieser Folge von Framatz musikalisches Fundbüro begegnen wird. Neben seiner Tätigkeit als Studiomusiker nahm Franz Cassius, der als junger Mann von Haiti in die USA auswanderte, drei LPs auf denen er klassische Gitarrenkompositionen mit haitianischer Volksmusik verband. Ich habe eine Etüde, die 1954 auf Folkways Records erschien, ausgewählt. She's not used to money, you have her and gone. Women stealers, we're not gonna call the police man, but we're gonna take care of business on your head with our own hands. Next time I go to work, y'all, I believe I better take my woman on my job with me. Oh, they hijacking every man's woman that they see. Oh, yeah, oh, yeah. Jacksonville, I'm gonna get on it, baby, you know I will. Will you try, come on and try to forget all the pain I brought you? Go on and cry, go ahead and cry, baby, I know that I'm the one who taught you to be loved. Jacksonville, are you my sweet baby? Are you still? Tell your friend it's the end. I will never again desert you. He will laugh. I can hear him laughing, baby. He'll say that I was born to hurt you. Oh, I'm sorry. I'm sorry. See, you gotta be there. You gotta be there. I just got to see you again, girl. 'Cause I'm lonely, baby. I'm lonely. Es folgt die zweite Dreierrunde dieser Sendung mit vier Gitarristen, wenn man den Lapsteel-Gitarristen Jerry Douglas noch dazu rechnet. Zuerst Barbara Jungfer aus Deutschland, Tubi Fisch aus dem Jahre 2006, danach Mark Ribot oder Mark Ribot, Jaguar aus dem Jahre 2000 und Little Roro, Jerry Douglas und Bill Frizzle aus dem Jahre 2005. Thank you. Die letzten drei Stücke, die wir hörten, sind zum Teil auch schon über zwei Jahrzehnte alt und hätten sich somit für den Oldie-Status qualifizieren können. Andererseits ist aber auch immer das neu, was man noch nicht kennt. Marvin Gaye ist als Sänger weltberühmt. Man weiß, dass er Schlagzeug spielen konnte und auch noch andere Instrumente. Auf einigen seiner LPs tat er das. 1961 war er als Sänger aber noch unbekannt, hatte mal Doo-Wop gesungen, aber so richtig erfolgreich war das auch nicht. In der Hauptsache war er dann als Schlagzeuger unterwegs. 1961 auf Orange Driver von Eddie Guitar Burns zu hören. Die Single des Ex-John Lee Hooker-Gitarristen erschien auf Harvey Fuqua's Harvey Records. Harvey Fuqua hatte Hits mit den Moonglows bei Chess Records gehabt in Chicago. Harvey Records war ja in Detroit ansässig und nach dieser Hitphase bei den Moonglows, als diese zu Ende war, da war sogar einmal Marvin Gaye Mitglied dieser Gesangsgruppe. So, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Frank, Matthias und nun Eddie Guitar Burns und Marvin Gaye am Schlagzeug. Orange Driver aus dem Jahre 1961. So long, so long.